haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Geizhals. Ich mag Tiere nicht besonders. Sie fressen den ganzen Tag, ohne auch nur einen Klienten ertragen zu müssen, während unsereins nie etwas geschenkt wird. Doch Herr Balmer wollte sich mit mir unbedingt im Zoo treffen. Es war arschkalt. Doch außer mir schien das niemand zu stören. Seit 12 Jahren verbringe ich 2-mal in der Woche einen Nachmittag im Zoo. Es ist verblüffend, wie einem die Tiere ans Herz wachsen. Die Entwicklung des Elefanten da hinten habe ich von der Geburt an mitverfolgt. Das ist ja schön und gut. Weshalb aber haben Sie mich hierher bestellt? Klaut jemand dem Elefanten das Futter weg, oder was? Sehen Sie, ich bin es nicht gewohnt, alleine in den Zoo zu gehen. Bis vor kurzem begleitete mich Max Williger. Aber jetzt ist er tot. Ich habe aber keine Lust, Sie künftig zu begleiten. Tiere interessieren mich nur auf der Speisekarte. Das ist schade. Dabei halten uns die Tiere einen Spiegel vor. Sie zeigen uns, was Leben auch noch sein könnte. Tiere kennen keinen Ehrgeiz. Ich kenne auch keinen Ehrgeiz. Ich kenne nur einen Bankbeamten, der mich ab und zu darauf aufmerksam macht, dass mein Konto wieder im Minus ist. Ich habe mich erkundigt über Ihre Ansätze. Ich zahle das Doppelte. Das Doppelte, um hier im Zoo herumzusitzen und sich den Arsch abzufrieren? Das Doppelte, um den Mord an Max Williger aufzuklären. Das klingt schon wesentlich besser. Sie übernehmen den Auftrag? Erzählen Sie mir mehr darüber. Williger hatte Krebs. Er wurde relativ frühzeitig diagnostiziert. Die Prognose war nicht schlecht. Die letzten 3 Wochen seines Lebens verbrachte er in seinem Bett. Weshalb lag er nicht im Krankenhaus? Er erholte sich von einer Operation, die recht erfolgreich verlief. Sein Tod kam völlig überraschend. Max war trotz allem in guter körperlicher Verfassung. Er hätte den Krebs besiegen können. Wer hätte ein Motiv gehabt, ihn zu töten? Seine Schwester. Oder die Pflegerin, die seine Schwester für ihn engagiert hat. War ihr Freund vermögend? Die Hinterlassenschaft reichte gerade für ein schönes Begräbnis. Weshalb sollte seine Schwester oder die Pflegerin ihn töten, wenn nicht aus Geldgier? Max war ein Scheusal im Umgang mit seiner Schwester. Mit Frauen ganz allgemein. Er quälte und piesackte sie, wo er nur konnte. Er machte sich einen Spaß daraus, Frauen zum Heulen zu bringen. Aber Tiere hat er geliebt. Balmer schaute verklärt auf die Viecher im Zoo und reichte mir einen Umschlag, aus dem ich, wenn ich später, ein paar Geldscheine und mehrere Adressen glaubte. Eine der Adressen führte mich in eine trostlose Vorortsgemeinde. Das ist eine widerwärtige Unterstellung. Weshalb sollte ich meinen Bruder umbringen? Weil er gemein zu mir war? Weil er mich gequält hat, wo er nur konnte? Er hat seine Strafe bereits gekriegt für sein Verhalten. Gott hat ihm eine Krankheit geschickt. Eingeschrieben und unfrankiert, nehme ich an. Dieser Herr Balmer hat bloß ein schlechtes Gewissen, weil er sich zu wenig um meinen Bruder gekümmert hat. Genauso wie unser Sohn. Der hat ihn nicht einmal im Krankenhaus besucht. Sie aber haben sich rührend um ihn gekümmert, obwohl er sie zur Weißglut getrieben hat. Das hat er allerdings. Er konnte unausstehlich sein. Und er war auch meistens unausstehlich. Aber er war mein Bruder. Es war meine Pflicht, mich um ihn zu kümmern. Ich habe ihm sogar eine Pflegerin finanziert. Und die hat er ebenfalls schikaniert. Natürlich. Ich wollte zuerst einen Pfleger engagieren. Aber er bestand darauf, dass es eine Frau sein muss. Woran genau ist Ihr Bruder gestorben? Er lag am Nachmittag tot in seinem Bett. Der Arzt, der kam, hat ihn sich genau angesehen. Er hat nichts Ungewöhnliches bemerkt. Mein Bruder starb eines natürlichen Todes. Glauben Sie mir. Sie gab mir den Namen jener Ärztin, die Max Williger im Krankenhaus betreut hatte. Ich traf sie vor dem Krankenhaus. Sie sah aus, als hätte sie am Vorabend meine Whisky-Reserven verschluckt. Zudem rauchte sie filterlose Zigaretten. Ich erinnere mich sehr gut an ihn. Er war ein unmöglicher Patient. Fluchte andauernd, beschwerte sich über alles und jeden und beschimpfte die Krankenschwestern mit Ausdrücken, die man sonst nur in amerikanischen Filmen hört. Wie groß war seine Überlebenschance? Vor der Operation 30%, danach 50-50. Menschen mit einer Wut im Bauch haben oft die höhere Überlebenschance als friedfertige Patienten. Dann muss es sie überrascht haben, als er plötzlich starb. Ja, ich war überrascht. Andererseits kommt es ab und zu vor, dass Menschen, die zuerst ihr Kämpferherz zeigen, sehr rasch resignieren und ihren Lebenswillen verlieren. Villiger soll geflucht haben bis zum Schluss. Kann ich mir gut vorstellen. Er hat mich kurz vor seinem Tod angerufen und ausgerufen wie ein Wald voller Affen. Was hat er Ihnen erzählt? Die Pflegerin, die sich zu Hause um ihn kümmerte, soll ihn angeblich bestohlen haben. Ich dachte, Villiger sei arm gewesen wie eine Kirchenmaus. Ja, er hatte nicht viel Erspartes, aber er besaß ein paar alte Armbanduhren, die durchaus ihren Wert hatten. Er sagte mir, dass er mir eine schenken wolle, wenn er dank mir den Krebs besiegt. Weshalb hat er den Vorfall nicht der Polizei gemeldet? Soviel ich weiß, hat er das. Ich habe ihm jedenfalls dazu geraten. Pflegerinnen, die ihre Patienten bestehlen, sind eine Schande und gehören angezeigt. So, und jetzt muss ich aber wieder ab ins Reich der Antibiotika. Heute ist mein maßloser Tag. Den habe ich vor 10 Jahren eingeführt. Einmal im Monat lebe ich wie meine Patienten. Rauche, saufe und fresse so viel Fett, dass ich mich schon grunzen höre. Morgen ist aber wieder Bio-Müsli angesagt. Ich verabschiedete mich und stellte mir vor, einmal im Monat einen gesunden Tag einzulegen. Da mir aber kein passendes Datum einfiel, ließ ich den Gedanken wieder sausen. Das einzig Schöne am Polizeipräsidium ist die Tatsache, dass man dort noch nicht auf Bioleichen und artgerecht verhaftete Mörder stieß. Ich habe gerade einen Artikel über die Verbrechensbekämpfung in New York gelesen, Maloney. Äußerst aufschlussreich. Haben Sie schon einmal etwas von der Broken-Windows-Theorie gehört? Sie sollten sich nicht mit Dingen beschäftigen, die den Horizont eines durchschnittlich begabten Beamten übersteigen. Weshalb spielen Sie nicht ein wenig mit Ihren Lego-Bausteinen? Broken Window heißt so viel wie zerbrochenes Fenster. Man hat nämlich festgestellt, dass überall da, wo zerbrochene Fenster rumliegen, die Kriminalitätsrate steigt, während sie an Orten ohne Fenster sinkt. Das ist einleuchtend. Vielleicht sollten wir gemeinsam für die fensterlose Gesellschaft werben. Die haben wieder einmal nichts begriffen, Maloney. Man muss die zerbrochenen Fenster an der Wurzel bekämpfen. Und was ist mit Max Villiger? Er soll kurz vor seinem Tod eine Anzeige wegen Diebstahls gemacht haben. Davon weiß ich nichts. Gegen Villiger wird nicht ermittelt. Das sollten Sie aber. Sein Tod hat einen Scherbenhaufen hinterlassen. Tatsächlich. Dann ist das Broken-Windows-Syndrom bereits zu uns herübergeschwappt. Dass diese Amis nichts für sich behalten können. Er verständigte ein Überfallkommando und es dauerte unendlich lange, bis ich ihm klar machen konnte, dass der Tote bereits tot und das Fenster geschlossen war. Die Pflegerin hieß Dahinden und lebte in einem Hochhaus am Stadtrand. Die Fernsicht war beeindruckend. Doch die Pflegerin hatte Höhenangst und näherte sich deshalb höchstens bis auf 2 Meter den Fenstern, was ihr verunmöglichte, die Wohnung regelmäßig durchzulüften. Der Mief hing schon bald in meinen Bronchien. Eigentlich müsste ich parterre wohnen, aber da kann ich nicht schlafen, weil ich Angst vor Einbrechern habe. Und in einer Wohnung, die oben und unten von anderen Wohnungen eingeklemmt ist, kriege ich Zustände. Vielleicht sollten Sie sich in eine Baumhütte zurückziehen. Alles, was höher als 2 Meter ist, macht mich schwindlig. Dann sollten Sie sich nie in einen Basketballspieler verlieben. Sex ist nicht alles im Leben. Ich glaube, dass Sex im Allgemeinen überbewertet wird. Alle Zeitungen und Fernsehkanäle sind voll davon. Aber wenn ich mir die Leute auf der Straße anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Menschen Freude an Sex haben. Vielleicht liegt es daran, dass die Sitze in den öffentlichen Verkehrsmitteln relativ unbequem sind. Nein, nein, es liegt daran, dass die Liebe aus dieser Welt verschwunden ist. Ich habe mich ein wenig erkundigt. Sie haben sich auch nicht überall beliebt gemacht in den vergangenen Jahren. Was meinen Sie damit? Sie wurden 3-mal wegen Diebstahls angezeigt und 1-mal zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt. Das bestreite ich nicht. Haben Sie auch Max Villiger bestohlen? Natürlich habe ich das. Aus therapeutischen Gründen oder einfach zum Spaß? Was denken Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Ich verdiene als Pflegerin lausig und ich bin den Launen meiner Patienten ausgesetzt. Meine Diebstähle sind eine Kompensation für den Mangel an Liebe. Das hat ein Gutachter vor Gericht bestätigt. Villiger wollte Sie anzeigen und Sie haben ihn deshalb umgebracht. Ich und jemanden töten? Da irren Sie sich aber gewaltig. Meine Gewaltschwelle ist extrem hoch. Sie können mich zur Weißglut treiben, ohne dass ich Sie auch nur ohrfeige. Dann ist Villiger eines natürlichen Todes gestorben? Nein, das glaube ich nicht. Er war quicklebendig, als ich um 1 Uhr einkaufen ging. Als ich um 2 zurückkam, war er tot. Wer war bei ihm, als er starb? Niemand. Seine Schwester kam erst am späteren Nachmittag. Und sein Sohn? Der ließ sich nicht blicken, wenn ich da war. Wir sind kurz aneinander geraten. Kurz und heftig. Sie haben sich mit ihm gestritten? Nein, ich hatte ein Verhältnis mit ihm. Aber er ging mir schon bald auf die Nerven. Er ist wie sein Vater. Charakterlich ein Scheusal, ein entsetzlicher Geizhals. So etwas habe ich noch nie erlebt. Die erste Nacht bleibt mir unvergesslich. Er hat fremde Männer gefragt, ob sie ihm ein Kondom leihen könnten. Es war peinlich und erniedrigend. Und frühstücken gingen wir in ein Altersheim, wo es gratis Kaffee gab. Mein Handy klingelte und ich erfuhr, dass mein Klient bei der Polizei vorstellig geworden war. Offenbar hatte diese nichts Gescheiteres gewusst, als die Schwester des Toten ebenfalls ins Präsidium kommen zu lassen. Ich gesellte mich zu der fröhlichen Runde. Dieser Herr hier behauptet, Ihr Klient zu sein, Maloney. Allerdings bin ich das. Ich habe ihn beauftragt, einen Mord aufzuklären, für den sich die Polizei offenbar nicht zuständig fühlt. Mein Bruder starb an Krebs. Sie sind besessen von dem Gedanken, dass ich etwas mit dem Tod meines Bruders zu tun habe. Das ist eine Frechheit. Ich bin ihm beigestanden, als es ihm schlecht ging. Sie haben Max auf dem Gewissen. Sie und diese gewissenlose Pflegerin. Max hätte noch viele schöne Stunden im Zoo verbringen können. Vielleicht sollte man die Leiche exhumieren, um Klarheit zu schaffen. Wenn wir jede Leiche wieder ausbuddeln würden, die etwas mit einem Ihrer seltsamen Klienten zu tun hat, Maloney, dann wäre es besser, wir würden die Toten gar nicht mehr begraben, sondern gleich alle sezieren, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Sie hat ihn vermutlich mit einem Kissen erstickt. Das lässt sich nicht nachweisen. Aber Sie könnten sie foltern, bis sie den Mord gesteht. Foltern? Sind Sie noch bei Trost? Wir leben hier in einer Demokratie. So ist es. Ob hier jemand gefoltert wird oder nicht, bestimmt das Volk. Wir könnten eine Initiative starten. Sind Sie dafür, dass Max Villigers Schwester gefoltert wird? Das ist geschmacklos. Einer demokratischen Gesinnung unwürdig. Es geht hier um die Wahrheit. Max hat es verdient, dass wir alles unternehmen, um seine Mörderin dingfest zu machen. Die drei stritten fröhlich weiter, während ich das Weite suchte. Der Geizhals lebte in einer Genossenschaftssiedlung. Der kleine Garten vor seiner Wohnung diente ihm als Grundversorgung. In einer großen Tonne sammelte er das Regenwasser. Vermutlich duschte er sich damit. Ich wunderte mich nicht darüber, dass die Klingel nicht funktionierte. Nachdem ich mir die Knöchel wund geklopft hatte, öffnete eine rothaarige Frau. Werner ist nicht da. Kann ich ihm etwas ausrichten? Ich möchte mich mit ihm über den Tod seines Vaters unterhalten. Wieso? Ist doch noch ein Vermögen aufgetaucht. Das wäre schön. Damit kann ich leider nicht dienen. Was starren Sie mich so an? Bin ich schlecht geschminkt? Ganz im Gegenteil. Ich wundere mich nur darüber, dass sich ein Geizhals auf so etwas einlässt. Ach, so schlimm ist er gar nicht. Wir haben uns Hals über Kopf ineinander verliebt. Er hat mich in die Ferien eingeladen. Leider hat er nicht gewusst, dass ich Flugangst habe. Er hat die Buchung storniert. So etwas macht ein richtiger Geizhals doch nicht, oder? Wir nehmen jetzt das Schiff. Ach, das wird toll. Und wann soll die Reise beginnen? Übermorgen. Ich bin so aufgeregt. Ich war noch nie mit einem Mann, den ich erst ein paar Wochen kenne, in den Ferien. Sie schwärmte noch ein wenig über die Qualitäten des Geizhalses und ich sah meinen Fall langsam in die Karibik davon schwimmen. Hatte sich mein Klient vielleicht doch alles eingebildet? Doch mein kleiner Zeh juckte. Und immer wenn er juckte, hieß das, dass ich wieder einmal die Socken wechseln musste. Und das ist kein gutes Zeichen. Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem leichten Druck im Hinterkopf, der vermutlich darauf zurückzuführen war, dass ich beim Lesen eines Buches eingeschlafen war, in dem dauernd einer eins auf die Rübe kriegt. Ich stärkte mich mit viel Kaffee und besuchte den Geizhals. Ich kaufe nichts und ich trete auch keiner religiösen Vereinigung bei. Das erwartet auch niemand von Ihnen. Ich bin vom Club Europäischer Geizhälse. Wir suchen den Geizhals des Jahres. Sie sind mir empfohlen worden. Das ist zwar schmeichelhaft, interessiert mich aber nicht. Ich trete keinem Club bei und ich möchte auch keine neuen Leute kennenlernen. Bekanntschaften kosten Geld. Denken Sie nur an all die Telefon- und Portospesen. Am günstigsten lebt es sich alleine. Deshalb sind Sie frisch verliebt. Es widerstrebt meinem Geiste, aber meine Seele jubiliert. Natürlich ist die Liebe eine Verschwendung, wahrscheinlich die fürchterlichste Verschwendung, die es gibt. Aber was soll ich dagegen tun? Schauen Sie her. Ich gehe barfuß so oft ich kann, um keine Schuhsohlen abzunutzen. Ich lese nur bei Tageslicht, verzichte auf den Kühlschrank und mache mich einmal in der Woche zu Fuß auf den Weg, um Briefe direkt zu überbringen. Manchmal ist es unvermeidbar, Geld auszugeben. Vor allem dann, wenn die Hormone tanzen. Meine Freundin wird lernen, damit zu leben. Geiz ist kein Hobby. Geiz ist ein Zustand. Das ist wie Spitzensport. Jeder eingesparte Franken animiert mich, das nächste Mal noch ein paar Rappen mehr zu sparen. Wenn die Luft, die ich atme, etwas kosten würde, könnte ich mir durchaus vorstellen, nur noch einmal in der Minute zu atmen. Und glauben Sie mir, ich würde es genießen, blau anzulaufen. Dem Mann war nicht mehr zu helfen. Er überreichte ihm eine Broschüre, die er geschrieben hatte und die den sinnigen Titel trug: Geiz ist lernbar. Ich blätterte darin und kam zu dem Schluss, es mit einem Fanatiker zu tun zu haben. Bei der Polizei sah man das natürlich ganz anders. Geiz ist kein Motiv, Maloney. Er profitierte nicht vom Tod seines Vaters, ganz im Gegenteil. Da muss ich ihm leider zustimmen. Die Auflösung des Haushalts und der ganze Bürokram ging zulasten von Max Sohn. Damit hätte er von Anfang an rechnen müssen, wenn er einen Mord geplant hätte. Vielleicht plante er nicht, vielleicht handelte er im Affekt. Die Polizei geht nach wie vor davon aus, dass Max Villiger eines natürlichen Todes starb. Und da ich Polizist bin, schließe ich mich dieser Meinung an. Nein, nein, nein und nochmals nein. Er wurde ermordet. Aber Sie konzentrieren sich auf die falsche Person. Der Sohn hatte mit der Sache nichts zu tun, seine Schwester war es. Die Frau ist zwar unangenehm, aber wie eine Mörderin sieht sie nicht aus. Passt sie nicht in ihren dämlichen Katalog? Psychologie, Maloney! Einem geschulten Polizisten genügt es, sich mit einem Menschen zu unterhalten, um sofort zu erkennen, ob dieser Schuld auf sich geladen hat. Aber das ist jetzt egal. Mich beschäftigt ganz etwas anderes. Meine Frau hustet. Oho, Ihre Sorgen möchte ich haben. Wir haben einen Flug nach Ibiza gebucht. Wenn meine Frau krank wird, muss ich den Flug annullieren. Glücklicherweise haben wir uns versichert, das ist praktisch. Moment mal, Moment mal. Sie bringen mich auf eine Idee. Möchten Sie etwa mit ihm nach Ibiza fliegen? Das geht nicht, Maloney. Ich kann meine Frau nicht alleine husten lassen. Max Villigers Sohn buchte eine Flugreise. Dann erfuhr er, dass seine Angebetete an Flugangst leidet. Er musste den Flug stornieren und eine Schiffsreise buchen. Jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen. Ich verstehe gar nichts mehr. Ist eine Schiffsreise ein Mordmotiv? So tief können doch nicht einmal Sie sinken, Maloney. Wir müssen das Reisebüro ausfindig machen. Ich habe jetzt dann gleich Feierabend, Maloney. Ich helfe Ihnen. Und wenn ich 1000 Mal das gleiche Sprüchlein aufsagen muss. 100 Mal sollte genügen. Was für ein Sprüchlein? Hat ein gewisser Werner Villiger bei Ihnen eine Reise gebucht? Das geht nicht. Die Auskunft gibt Ihnen niemand. Das fällt unter Datenschutz. Nicht, wenn wir uns als Polizisten ausgeben, nicht wahr? Das ist verboten. Ich dachte, Sie hätten Feierabend. Ich verbiete Ihnen, in meinem Namen Ermittlungen anzustellen. Mein Name gehört mir. Niemand außer mir darf meinen Namen in den Schmutz ziehen. Haben Sie verstanden, Maloney? 10 Minuten später hatten wir ihn soweit. Er telefonierte sich artig durch alle verfügbaren Reisebüros. Mit der Zeit brachte er Namen und auch andere Worte durcheinander, doch wir standen ihm hilfreich zur Seite, bis wir endlich jene Informationen gesammelt hatten, die Werner Villigers Schiffsreise mehr als nur in Frage stellten. Sind Sie Werner Villiger, geborener Villiger, in dieser Stadt gemeldet unter dem Namen Villiger und als solcher auch verantwortlich für die Taten des nämlichen Werner Villiger? Mich beeindrucken Sie nicht mit diesem Theater. Hat Herr Balmer Sie geschickt? Was ist los, mein lieber Geizi? Wer ist dieser Balmer? Ein Bekannter meines Vaters, der es sich in den Kopf gesetzt hat, dass mein Vater ermordet wurde. Ich dachte, er starb an Krebs. So war es auch. So war es nicht. Er wäre vielleicht an Krebs gestorben. Sie aber wollten seinen Gang ins Jenseits ein wenig beschleunigen. Nicht so schnell, Maloney. Schöne Reihe nach. Sie haben im Reisebüro sparsam eine Flugreise nach Gran Canaria gebucht. Na und? Am Tag, als Ihr Vater starb, haben Sie die Reise telefonisch storniert und dies danach auch noch mit einem Fax bestätigt. Ich wiederhole mich ungern, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Na und? Ein Geizhals, der telefonisch eine Reise storniert. Was lässt das für Schlüsse zu? Ach, das ist doch logisch. Je schneller man storniert, umso weniger wird einem verrechnet. Irrtum. Der Geizhals hat nämlich eine Annulationsschutzversicherung abgeschlossen. Die war im Preis inbegriffen. Auch wenn ich darauf verzichtet hätte, wäre die Reise nicht billiger geworden. Das ist doch alles kalter Kaffee. Wir haben eine Schiffsreise gebucht. Im gleichen Reisebüro. Und für den stornierten Flug musste der Geizhals keinen Rappen bezahlen. Dafür sind Versicherungen schließlich da. In der Versicherungspolice steht, dass die Versicherung nur dann bezahlt, wenn entweder der Versicherungsnehmer wegen Krankheit die Reise nicht antreten kann oder zu Hause bleiben muss, weil ein naher Verwandter gestorben ist. Da haben Sie es. Sein Vater ist gestorben. So etwas kann vorkommen, oder? Das Fax wurde um 12.15 Uhr im Reisebüro empfangen. Ihr Vater war um diese Zeit nachweislich noch am Leben. Da ich mir keinen Anwalt leisten möchte, schweige ich jetzt lieber. Werner, was ist los? Hast du tatsächlich etwas mit dem Tod deines Vaters zu tun? Wenn er die Reise erst am nächsten Tag storniert hätte, wären ihm 10% der Kosten verrechnet worden. Das ist nicht viel, aber zu viel für einen Geizhals. Zwischen 12 Uhr und 2 Uhr nachmittags kostet ein Telefonanruf und das Versenden eines Fax weniger als um 15 Uhr. Deshalb die Eile. Sie stornierten zuerst die Reise und brachten dann ihren Vater um, damit eine der Voraussetzungen erfüllt war, damit die Versicherung zahlt. Das ist unfassbar. Sag, dass das nicht stimmt. Ich dachte zuerst daran, mich selber krank zu machen. Etwas zu schlucken, das mich reiseunfähig machte, aber das erschien mir zu riskant. Mein Vater lag im Sterben. Ich habe ihm doch bloß eine längere Leidenszeit erspart. Seine Chancen standen 50-50. Ihre dagegen stehen jetzt bei 10 bis 15. 10 bei mildernden Umständen, 15, wenn es nach mir ginge. Und was wird jetzt aus unserer Schiffsreise? Vielleicht übernimmt die Versicherung die Kosten. Gefängnis ist ein guter Verhinderungsgrund. Die Reise ist gebucht und ich werde sie auch antreten. Ich lasse mir doch wegen so etwas meine Ferien nicht vermiesen. Ich schicke dir eine Ansichtskarte. Oder besser nicht. Du ärgerst dich doch sonst nur darüber, dass ich unnötig Geld für Briefmarken ausgebe. So ist es doch, oder? Erstaunlich, Maloney. Finden Sie nicht? Ich meine, dieser Mord wäre ohne mich nie aufgeklärt worden. Alles nur wegen meiner Reise nach Ibiza. Ein guter Polizist ist eben immer im Dienst. Er strahlte und verhaftete den Geizhals. Seine Freundin fragte mich, ob ich Lust hätte, sie zu einer Pizza einzuladen. Ich nickte und der Polizist strahlte noch ein wenig mehr und beauftragte mich, für ihn schon mal eine Pizza Napolitana zu bestellen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Geizhals.